Kaschmirs Jugendamateurradio. Ja, Kinderradio. Kinderradio und Wedding. Eingemacht bis zum Aufmachen. Kinderradio und Wedding. Ja heißt Englisch und bedeutet Einmachglas. Kaschmir Ja. 88,4 in Berlin und 70,9 in Potsdam. Hallo, ich komme aus Frisbee. Wo Kinder spielen können. Was für Kinder? Ab 14 darf man nicht kommen und so. Und da geben wir immer Ausflug und so. Taube. Im Jardín tenemos un árbol de plata y un grande león se sube en el área y también tenemos muchas verduras. Omar, benim gardımda vardı bir araba hem de domates ben çok şey çizdim Hallo, ich bin Mola. Was möchtest du in deinen Garten? Blumen, Apfel, Bäume. Ich möchte ein Baumhaus, Katzen, Hunde und Spielsachen. Was möchtest du in deinem Garten haben? Erdbeeren, Blumen, Melonen. Katzen, Hunde und ein Baumhaus und Gemüse und Obst. Schön. Ein fliegenden Hund, eine fliegende Katze, ein Bär und Baum. Und du? Ich möchte ein Waldsaur und ein und Fortnite und Ronaldo. Ich möchte ein Löwe. Ich möchte eine Katze, einen Hund, Blumen, Gemüse und Obst. Ein Dinosaurier, der so wie ein Hund aussieht. Und ein Drache, der nicht mal lebt. Ich würde gerne einen Baum haben mit Flügeln kann, also dass ich die dann einfach pflücken kann und dann wegfliegen kann. Ich möchte Hühner in meinen Garten. Hühner fressen ihn. Ja, mich, eine Maus. Ja. Fantasie. Er trägt die Frucht und trotz dem Wind wie noch nie in meinem Garten, meinem Garten der Fantasie. Der Fantasie. Nur Wasser oder Wasser nur? Wasser. Stark. Eine meiner Lieblings ist Schkembe. Ist so eine, auch nur Joghurtfleisch mit, aber da drin so Kräuter und so weiter. Mhm. Ich finde es einfach gut. Das ist so ein Lahmgericht und ich mag es einfach sehr. Guck mal, James, aber eigentlich, wir sollten nicht über Essen reden, sondern über einen Garten. So, wenn du einen Garten hättest, okay, James? Ja. Jetzt, egal wie groß, kann so groß sein wie Frisbee, kann so groß sein wie Kaufland, ist egal wie groß. Ich hätte sehr viele Sachen, also einmal die Blumen, die man essen kann, aber ich habe den Namen gerade vergessen. Und ich hätte so Obst, Gemüse, also mein Lieblingsobst ist so Wassermelone. Und ich hätte auch sehr viele Wassermelonen in meinem Garten hätten. Und dann noch Honigmelone. Das schmeckt auch krass. Noch Obst, Gemüse, zum Beispiel Gurken und Tomaten. Weil das ist ein Fantasiegarten, James. Weißt du, was in einem Fantasiegarten man immer braucht? Weißt du es? Nein? Nein. Ich sag dir, ein Baum, an dem Geld wächst. Ja. Chef, du willst Pizza bestellen, kein Geld. Egal, du gehst am Baum, du pflückst 2-3 Blätter. Ja. Auf jeder Baum kann schon Geld wachsen. Weißt du warum? Warum? Geld ist aus Papier. Ja. Papier ist aus Bäumen. Ja. Man kann einfach Bäume. Du hast geredet wie ein Löwe. Dein Schnurrbart hat geredet. Und was ist dein idealen Auto? Was ist deins? Sag du erstmal deins. Mein Lieblingsauto ist ein Lamborghini Urus. In roten, nein, blauen Farben. Rot-blau oder nur blau? Rot-blau. Rot-blau? Thank you. Was willst du bei deinem Garten? Ich möchte einmal Pflanzen schwingen. Ich möchte Pflanzen. Ein Baumhaus und Gemüse, Obst und Bäume, Tomaten und Wald. Rede doch. Wald. Ja. Apfel. Blumen. Ich möchte Blumen, Erdbeeren, nur das. Keine ja. Bäume? Nein. Kein Zuhause? Ein Baumhaus. Und? Gemüse. Und? Obst. Und Spielsachen. Und? Mit Gang. Karotte. Ich meine Kinder. Karotte. Kinder essen. Karotte und Karotte. Kinder essen. Mais können wir. Maria möchte eine fliegende Katze, einen fliegenden Hund, Fortnite, Ronaldo und Anna möchte auch eine fliegende Katze, einen Hund, Bäume, ein Wald, Blumen und ein Bär. Sie hat gesagt, sie möchte einen Hund, eine Katze, die Fliegen und Bäume und Erdbeeren. Imola. Bär und Erdbeer. Der pflanzt Blumen ein, Tomaten, Erdbeeren. Also Ahmad hatte sein Garten war mit einem Baum, die Geld mit Geld wächst. Dass er sein Traumauto war eine Bugatti Chiron, das auch fliegen kann. Ahmads Lieblingsessen war Lammfleisch, Joghurt, Soße. Und Mois Lieblingsessen war einfach Wasser. Nur Wasser. Tomaten, Wassermelone, Honig. Ein Baum. Wir brauchen Burgers. Burger. Gurken. Banane. Wir brauchen Mehl. Wir brauchen Luana, die brauchen Banane. Tomaten mit Ziegenkäse und Zwiebeln. Să-ți faci grădina ta ideală. Cum, ce ți-ar plăcea ca să... Bine, o grădină imaginară poate să fie orice culoare, știi? Vă să sugă... Wow! Via în liste. Mein Löwe, mein Bär, mein Bär. Mein Löwe, mein Bär, mein Architekt. Ahmad, ist alles Ahmad. Ist wie eine Gedichte. Ja. Ist sehr schön. In den Garten. Luft gemacht. Tschüss an der Schrimps. Nicht schlecht. Ich habe, meine Hälfte ist so mit einer Hängematte. Ich habe einen Baum und einen Busch und einen Kaktus gemalt und Vögel, ja, und diesen Baum, der mit Flügeln dranhängt, wo Flügel dranhängen und einen Vogel. Ich wollte eine Taube malen. Und die Tomate? Erdbeeren, Melone, Tomaten, Löwe, das Wasser. Ein Elefant? Ich hab ein Auto in meinem Garten mit Tomaten, Karotten und eine Banane da hinten. Und ich habe eine fliegende Löwe. Und das ist mein Lamborghini Urus. Ich habe hier geschrieben, mein Löwe, mein Bär, mein Architekt ist mein Freund Ahmed, der heute dabei ist. Und ja, ich habe ihn hier gerade gemalt, so chillt da drüben. Er hat Frisbee erfunden, weil er Boss einfach ist. Weil Ahmed einfach Boss ist. Frisbee erfunden. Enkei. Und nicht Ahmed. Enkei ist eine Schrimps wie Luana. Ahmed und Omar sind Boss. Hier ganz ist grün und hier ist ein Chiasa. Seepferdchen. Da sind meine Tomaten. Lust, Mali. Und Wasser. Ein Haus. Ein Hühnerstall. Ein Fuchs. Füchse. Bubble Tea. Bubble Tea. Hier. Und eine Decke. Und hier ist so eine Katze, die laufen kann. Das ist Anna. Und das ist ein Tischtennisball. Und ich habe Anna gefunden hier. Das ist Anna. Das ist der Bär. Hier ist der Hund, der pflanzt auch mit. Hier sind Tomaten. Das ist ein Tomatenschild. Das ist ein Tomatenschild. Hier ist ein Fuchs. Hier sind die Hühner und eine Affe. Die spielen. Vielleicht ist das das Lamm, was schon gegessen wurde. Nein, das ist nichts. Das ist Cola. Ich habe Burger, Pommes auf die Hand. Deci, acum încercăm să ne imaginăm cum sună grădinile noastre. Sie meinte, wir fühlen jetzt und machen auch und zu, wie unsere Garten sich anhören. Asta înseamnă că fiecare dintre noi ne ducem în grădinile noastre și facem sunetele care ne vin în minte. Von uns geht in seinen Garten und macht die Geräusche, die wir hören. Și facem un concert de grădini. Wir machen ein Konzert für Garten. Okay. Konzert. Ja. Wow. Und wer macht das? Wow. Was gibt es aus deinem Garten? Ich habe ein Schild. Wie machen die Tomaten und die Erdbeeren? Komm in den Garten. Și găina și maimuța să joacă. Aria, nebulata, nelaria, leonteus. Aria, nebulata, nelaria, leonteus. Aria, nebulata, nelaria, leonteus. Pisica zboară, cățelul zboară și eu mă culc. Patul roșii, un câine și o pisică. Mă bag la somn. Mă bag la somn, hai să știi la... Țip-țap, țip-țap, țip-țap, țip-țap, țip-țap, țip-țap, țip-țap, țip-țap. Mă bag la somn. La imo la vine moze, mă bag la somn. Mă bag la somn. Mă bag la somn. Mă bag la somn. Mă bag la somn, mă doam. Mă bag la somn. De stai să ești câșlaf? Hallo, ich komme aus Frisbee. Wo Kinder spielen können. Was für Kinder, ab 14 darf man nicht kommen und so. Und da geben wir immer Ausflug und so. Play my Marika Gasa. Ioar un căliț de mare în cătina mea. Zip zap, zip zap, zip zap. Taube, taube, taube. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Sunt o româncă frumoasă. Ciao cacao. Better get out of the woods today. Plenty danger waiting there. Plenty hungry madams out today. Eat you up as soon as stare. Cruel garden, cruel garden. Birds of prey are on the wing. Cruel garden, cruel garden. All the things about the spring. If you're walking in the woods tonight, watch out for a madam's eyes. One jumped up and grabbed me, what a fright. Said that I was just her size. Cruel garden, cruel garden. Birds of prey are on the wing. Cruel garden, cruel garden. Hope I can survive the spring. Oh, oh, oh, oh. Gotta get home in the light. Oh, oh, oh, oh. Shouldn't be down here at night. The spring. Oh, oh, oh, oh, oh, gotta get home in the light. Oh, oh, oh, oh, oh, shouldn't be down here at night. Kaschmirs Jugendamateurradio. Ja, Kinderradio. Kinderradio und Wedding. Eingemacht bis zum Aufwachen. Kinderradio und Wedding. Ja heißt Englisch und bedeutet Einmachglas. Kaschmir Ja, 884 in Berlin und 709 in Potsdam. Also, hallo, ich bin Vanya, 8 Jahre alt. Hallo, ich bin Lukas und bin 7 Jahre alt. Hallo, ich bin Eniko, ich bin 7 Jahre alt und ja, ich freue mich schon auf die Reise. Nach Neukölln. Also wir fahren zu so Kindern, die so basteln, Sachen machen. Und wir fahren da eben nach Neukölln hin. Also wir interviewen dann die Kinder noch. Die beschreiben uns so ein Tier, was sie eben sein wollen. Und wir stellen denen so Fragen. Also wir gehen jetzt los vom Humboldthain. Und dann steigen wir in die Bahn ein und fahren dann nach Neukölln. Unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden. Unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden. Unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden. Unless it's pouring down with rain. It's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden. Unless it's pouring down with rain. So. Also wir sind jetzt gerade aus der U-Bahn ausgestiegen. Also wir sind jetzt gerade aus der U-Bahn ausgestiegen und wir laufen jetzt zu diesem Garten. Leinestraße. Also wir sind jetzt gerade vor dem Gebäude, wo wir reingehen werden. Spore. Also wir sehen schon die Kinder da hinten. Oh mein Gott. Das ist schon. Okay. Hallo. Machen wir jetzt ja, gleich den Tee. Die Tee. Ja, aber wir haben kein Platz hier. Mehr Wasser. Guck mal. Was machen die rein? Thymian? Wie sieht das aus? Wollen wir Thymian reinmachen? Also, die kochen hier so, ich glaube, das sind Tomaten und ja, das. Und die kochen hier halt. Macht hier was beim Topf. Die haben hier zwei Herze und die zwei Mädchen da hinten machen noch etwas. Wir laufen jetzt durch den Garten und die haben hier so ganz schön viele vertrocknete Äste. Ich glaube, ich sehe so Erbsen oder so, ja, so Erbsen und oder Bohnen. Und wenn ich, ja, und ich sehe, glaube ich, Mais. Und ich habe hier gerade gesehen, wie zwei weiße Schmetterlinge nebeneinander geflogen sind vor so einer vor so einer gelben Pflanze. Und da sieht man sie auch nochmal, die Schmetterlinge, dass unser Filmmann Lukas hier aufzeichnet. Und dann haben wir hier so ein kleines Beet neben uns. Das könnte Kohlrabi und Radieschen, würde es jetzt, glaube ich, eher nicht sein. Es könnte rote Beete tatsächlich auch sein. Es könnte auch sehr rote Beete sein. Schon mal schnell. Okay, so, jetzt fangen wir an. So, hier, guck mal, es gäben die grüne Bohnen. Sind das Zuckerbohnen? Nein, das sind nicht Zuckerbohnen, das ist nicht Erbsen. Sind das Edamame? Die sind nicht Edamame, die sind Feuerbohnen. Feuerbohnen. Sind die scharf? Die sind nicht scharf. Die sind, warum heißen sie dann Feuerbohnen? Feuerbohnen wegen der Farbe von der Bohne. Die Bohne, wenn es erwachsen ist, ja, es wird dann rot und schwarz, wie die Kohlen aber und wie die Flamme. Aber wir können die ja noch nicht essen, weil die nicht wir können die essen, wir können die grün essen. Ja? Und dann jetzt die sind ein bisschen hochwachsend. So? Deswegen, kann jemand eine journalistische Arbeit machen? Das müssen wir weg. Hab sie abgeschnitten. Eine, okay, warte mal, ich helfe. Wo soll ich drauf? Nein, nee, alles ist gut. Einfach Aufnahme machen. Die sind ja mini. Okay, warten. Da oben sind zwei. Ja, okay, guck mal. Oh mein Kommt, erste Person kommt. Sammel. Du sammelst drei. Ja, gut, Anouk ist fertig. Wer kommt next? Dann Ultrafine. Wer kommt next? Du darfst. Kannst du dann jetzt Ultrafine? Wo? Ups. Ich sehe keine. Da sind Ultrafine. Guck mal. Also mich kannst du nicht hochheben. Na, aber du bist hoch genug. Dann kann ich runter? Ja. Ach, in den Kopf. Aber da sind auch noch. Jetzt haben die beiden drei. Wer ist dran? Du, hier. Hier wächst Basilikum. Basilikum. Ja, Basilikum. Ich weiß auch, wie erntet man Basilikum? Ich kann es zeigen. Eigentlich muss man auch eher unten abschneiden. So. Nee, nicht unten. Okay. Guck mal, das ist Basilikum. Es wächst genau wie ein Baum. Komm näher. Ich wollte was zeigen. Also man muss gerne. So machen. Guck mal, hier ist die Blätter, ja? Und das ist ein Stiel. Und du siehst, es gibt die großen Blätter, die erwachsenen Blätter. Und dann es gibt Babyblätter da. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, und hier auch Babyblätter, wenn wir jetzt hier abschneiden, dann das, was passiert, diese Babyblätter würden dann wachsen und die machen neue Stiele. Wenn wir von unten schneiden, dann wird das ganz dort. Ja. Aber wenn wir ein bisschen hier schneiden, dann schneid mal hier zum Beispiel, schneid mal hier, mach das. Hier? Ja. Dann die Pflanze wird von hier nachwachsen. Und dann können wir dann mal wieder ernten. Ich glaube, wenn jeder eine schneidet, aber von den verschiedenen Büschen, okay, nicht von einer Pflanze. Es gibt genug Pflanzen hier in der Reihe und dann jeder findet eine und erntet einfach. Kann man das wirklich essen? Natürlich. Ich mach's nur so ablecken. Erinnert ihr diesen Geschmack an was? Ja. Was könnte das Minze. Sein? Minze. Und ein bisschen nach meiner Zahnpfanne. Wir könnten noch ein bisschen Samen von Basilikum. Bitte noch einen Stiel schneiden. Ja? Kommen wir zur was ist das? Das Wurzel. Ja, aber was ist das für ein Gemüse? Rote Beete. Ja. Ich wusste, dass es rote Beete ist. Okay. Radieschen. Deswegen hat es noch rote Beete geschmeckt. Rote Beere. Und die rote Beere zusammen mit Mangold. Aua. Und die sind sehr ähnlich, ne? Die Blätter sind sehr ähnlich. Aber Mangold hat nach rote Beete geschmeckt. Genau. Aber bei rote Beete. Mangold, rote Beete? Ja. Ja, das ist die gleiche Familie. Ja. Aber bei dem rote Beete essen wir Soll Wurzeln. Ich das rüber in den und dann bei dem Mangold, ja, wir müssen auch so noch zwei große rote Beeren rausfinden. Der ist groß. Hier. Wer kann das machen? Ah, hier, guck mal hier. Hier, die sind ganz groß. Oh Mann. Okay. Wer wollte das rausziehen? Wer hat noch nicht rausgezogen? Dann jetzt, wir teilen rote Beeren mit den Schnecken. Hier sind die Blumen. Die heißen. Die schmecken gut? Okay, dann hat allen schon einmal im Leben diese Blumen gegessen? Ja, haben wir bei Oma in so einem Salat gegessen. Ja? Okay, yes, bitte. Und jetzt können wir sammeln. Jede Menge von den Blumen, bitte. When I was young, I lived in the country. Clouds were my friends. I cannot answer why. Now that I've grown, I live in the city. And heaven is so far, I cannot reach the sky. I once met a man who lived in the city. The stone was his home. He said his heart was mine. He led me far away when he told me I was pretty. How strange to go so far and never touch the sky. Morning's gone, most times in the country glow, a wondrous high. Morning's gone, sometimes in the city glow, but soon they die. We would like to introduce to you Blah Blah 5000. Blah Blah 5000 is the main activity that we are doing here in the garden. We are chatting. Should we all go and play? Yes. We are chatting and we are moving things around in order to as well work in the garden. Are you ready? Ich habe geträumt, dass Moritz sich Augenlinsen holt und so macht und hüpft und dann ist er ganz viele Feuerbohnen und dann so wie, als hätte er so Düsen unterm Po und dann so pff, nach oben geht. Piu! Und weiß nee. Moritz? Ja, mein kleiner Bruder. Mhm. Und er so weil da Feuerbohnen Bohnen ist. Njam, njam, njam, njam. Ah, und dann, hat Feuerbohnen gegessen, und dann, wie wir gegessen. Ja. Und dann war so ein Drache im Prinzip. Mhm, naja, er hatte Feuer am Unterpo. Und da so hui! Da waren solche komischen Dinger, die sind so komisch gelaufen, immer auf vier Beinen. Und dann sind die hinter mir hergelaufen, die wollten mich aufessen. Und dann war ich plötzlich in einer, und das war so eine Wohnung, die war ganz dunkel und es gab keine Fenster und auch keine Möbel. Und dann waren diese Dinger hatten ganz große Münder und spitze Zähne und sind dann so hinter mir hergelaufen. Die Kamelmenschen. Ja, und dann sind sie und dann war ich plötzlich in einer Sackgasse und dann sind sie so an mir hochgeklettert. Und gerade als sie zubeißen wollten, habe ich nicht aufgewacht. Ich habe einmal gehört, dass es geben die Kräuter und die Sachen, die uns helfen können, unsere Träume zu erinnern, besser zu erinnern, weil manchmal wir träumen nicht, oder träumen und dann wir erinnern das nicht, ja? Ja, das finde ich komisch. Dann denke ich aber auch noch so, ja und dann, und dann so, das war davor nochmal und dann so, eben wusste ich das doch noch. Genau. Und dann so, habe ich das wirklich geträumt oder habe ich das nur nachgedacht? Bei mir ist es manchmal auch so, dass Papa mich aufweckt und dann bin ich wieder im Bett und dann bleibe ich im Bett und dann überlege ich, hat Papa mich jetzt schon aufgeweckt oder nicht? Und manchmal gibt es so, ich gehe ins Bett und dann ich schließe meine Augen und dann ich schlafe noch nicht, aber sehe ich schon die Träume. Hey, und in meinem Traum war irgendwie so ein Entspannungsnachmittag mit meinem Vater. Also so ein Entspannungstag. Wollte mein Vater mit mir machen. Und dann, als der Kung-Fu-Lehrer mit dem Gong reingekommen ist, dachte ich, dass mein Vater mich aufweckt für den Entspannungstag. Okay. Ich habe auch schon mal geträumt, dass ich irgendwie irgendwie beim Kung Fu war, also irgendwie da mal mich irgendwie da mal angemeldet habe oder irgendwie so ähnlich. Und dann waren da so ganz viele Hindernisse, wo man rüberspringen musste. Und zuerst war da so ein etwas längerer Gang, wo man halt erst in so eine riesige Halle muss. Und dann bin ich da halt über diese Hindernisse gesprungen. Und ich habe einmal, da war ich schon ein bisschen älter, überlegt, ob ich jetzt überhaupt da bin oder nicht. Also irgendwie im Traum. Hm? Also, du kannst dich entscheiden, ob du träumst jetzt oder bist du wach. Mhm. Meintest du das? Nein, also als ich mal geschlafen habe, habe ich irgendwie geträumt. Und da hat sich irgendwie so angefühlt, als wäre ich irgendwie gar nicht auf der Welt, sondern irgendwie nix. Ich habe einmal geträumt, dass ich irgendwie gestorben bin und dann, da war ich schon tot. Dann bin ich irgendwie als Seele so auf so einen riesigen Platz gekommen, wo lauter Leute waren, die irgendwie schon halb vergammelt aussahen und auch ganz viel Schrott. Und dann haben die mich immer so von der Seite angestarrt und so gemacht und ich bin da schnell lang gelaufen. Und ich hatte irgendwie so ganz altmodische Klamotten an. wie eine ganz alte Schuluniform sahen meine Klamotten aus. Ich habe mal geträumt, dass ich in so einem Haus war. Und dann bin ich rausgegangen, bin an einem Spielplatz vorbeigegangen. Und da war dann so ein Kleinkind, das war in der Nacht, im Traum war es in der Nacht. Da hat ein Kleinkind auf dem Spielplatz geschaukelt. Und dann ist dieses Kleinkind, als es so gerade hinten war mit der Schaukel, ist es so von der Schaukel runtergefallen und lag dann tot auf dem Boden. Also ich habe geträumt, dass ich ein Kleinkind bin, das mit ihren Spielzeugen spielt. Und dann, als ich aufgewacht bin, habe ich mich dabei ertappt, wie ich meine Kuscheltiere so bewegt habe. Ich habe geträumt über eine sehr große Pilze. Und die nächsten Tage, ich habe das gesehen in den Supermarkt. Und ich habe gesagt, ich habe geträumt von einer Pilze wie das hier, was ich sehe. Und wenn ich hab das gesehen habe, ich habe gedacht, ich muss das essen jetzt. Und ich habe das Pilz genommen und gekocht. Und war super lecker. Okay. Now I look up at the buildings of the city. Their fingers are so much longer than mine. I wish I had the hands of the city. For heaven is so far, I cannot reach the sky. Bodies grow more. Never touch the sky. Eine Prise Salz da drin. Guck mal. Ja, eine kleine Prise Salz. Hat das nicht wehgetan? What's that sound? What's that sound? Me. Was ist das Haus? Chaos. Oh, kommt schnell, nimm das mal auf. Hallo. Nice to see you. Micha. Hi. Micha, freue mich. Oh mein Gott. Das ist schon. Okay. Hallo. Machen wir jetzt ja. Tee. Ja, aber wir haben keinen Platz hier. Tut Wasser. Haben wir mehr Wasser? Guck mal. Wo sind die rein? Was machen die rein? Thymian? Können wir Thymian reinmachen? Ja, Thymian? Hier? Thymian. Gibt es auch einen Zahn? Magst du Knoblauch? Ja, ich habe Knoblauch. Und das geht in die Salat. Das hatten wir auch gerade hier. Die Mörsern gerade. Und das hatten wir auch gerade erst in der Gartenarbeitsschule gemacht, letzten Dienstag. Was macht ihr gerade? Soße für den Salat, glaube ich, oder? Micha, wir machen die Soße für den Salat. Ja, das ist richtig. Ja, okay, wir machen eine Soße für den Salat gerade. Es gibt einmal Mangoltaschen, wo Kartoffelbrei drin ist mit Thymian und ein bisschen Zitrone. Also das werde ich auch. Ist das jetzt fertig? Und es gibt noch Bratkartoffeln. Ich möchte das dann natürlich. Das sind Tomaten mit Schmorgurken und ich glaube, die hießen Chili-Bohnen, Feuerbohnen, mit Feuerbohnen. Also wir haben Minze geerntet, Zwiebeln, Knoblauch auch, oder? Salbei, Thymian, genau. Sellerie und noch die Feuerbohnen und Mangold. Was habt ihr gerade hier so gemacht? Ja, wir haben uns gerade das halbwegs fertige Essen angeschaut, weil wir auch sehr großen Hunger haben. Käse, Tomaten. Ist ein bisschen salzig und wir müssen das waschen. So, fertig? Mehr. Ich kann noch ein bisschen doller machen. Der Käse sieht ein bisschen komisch aus. Ja, aber ist super lecker. Arabische Käse. Muss man ihn waschen? Ist super salzig. Ist genug. Was macht ihr jetzt gerade hier? Ich wasche den Käse, weil der Käse ist sehr salzig. Entschuldigung, was machst du gerade hier? Jetzt mache ich die Soße für unseren Salat. Und ich nutze, ich weiß nicht, wie heißt das auf Deutsch? Das ist wahrscheinlich Mörse oder ja, so. Ja, das ist ein Mörser. Ja, genau. Und jetzt, du kannst hören. Hörst du? Ja. Das ist eine Mörse aus Stein. Und die alle zusammen als Gewürz für Salat. Also wir sehen jetzt gerade, wie der Käse zu den Tomaten gemacht wird. Und ja. Du machst jetzt die Tomaten mit dem Käse zusammen? Ja. Okay. Wolltest du das probieren? Okay. Wenn es fertig ist. Kann jemand mit ein bisschen Salz bitte? Ein bisschen Salz. Was machen wir mit diesen? So viel. Diese sind für den Salat? Ich glaube ja. So viel? Ist zu viel. Noch ein bisschen weniger. Okay, Salat kommt schon bald. So. So viel? So viel? Ja. Okay, hier der Salat. Okay, wer ist dran mit mir für Salatsoße? Nein. Wir warten, wenn das leer ist und dann machen wir Salatsoße. Kannst du schreiben diese Rezepte? Mhm, warte. Stifte sind hier. Und dann also als erstes. Kann jemand das halten mit Paul hier? Ja. Das ist aber echt groß. Also brauche ich auch eine größere Portion von. Ich habe für meine Portion ein bisschen zu. Ist super. Richtig gut. Und wir machen so. Magst du Bratkartoffeln? Basilikum, Thymian, Kartoffel, Ich schneide das so. Und ich mache das. Wow. Du musst das wahrscheinlich ein bisschen so einbraten lassen. Ja. Weil jetzt matschen wir schon. Besser. Kann ich danach noch ein bisschen Zitrone essen? Darf ich danach noch ein bisschen Zitrone? Hat die Demokrat das ein bisschen so vorkleben? Zitrone! Ui! Nur ein bisschen, wie geht das nicht? Dann warten wir, aber wir warten ein bisschen noch. Super! Yummy! Und das geht in die Rezepte. Auch Zitrone. Zitrone. Oder wir legen den Teppich auf den Boden und jeder kann. Danke. Also wir haben, das war jetzt gerade der Klang von den Käsetomaten. Und ja. Ich probiere mal diese Blätterkartoffeln. Die Blümchen fallen jetzt hier runter, die Orangen auf die Gurken. Was ist das denn? Die rosa. Ich weiß nicht auf Deutsch, aber die sind Blumen, die man kann essen. Dann werde ich das probieren. Thank you. Was macht ihr eigentlich so die ganzen Tage? Ah, die ganzen Tage, wir haben gestern angefangen und gestern haben wir ein paar Übungen gemacht. Die Übungen gehen irgendwie so im Kontext von diesem Garten und wir haben die Übungen mit dem Malen und auch mit dem so, wie heißt das? Fantasie, ja, mit Fantasie. Und ihr könntet die Ergebnisse von den Übungen dort auf der Bank sehen. Es gibt so verschiedene Zeichnungen, wo wir mit den Blättern von den verschiedenen Pflanzen angefangen und danach diese so Bilder dann weiterentwickelt. Und dann haben wir auch mit den verschiedenen Begriffen und Konzepten gespielt, die auch so irgendwie aus dem Garten kommen. Und heute machen wir die Essen und dann später werden wir mit den Naturfarben arbeiten, von den Resten von unserer Gemüse sozusagen. Was machen Sie denn so unter also die Tage? Heute was mehr wir machen oder also was? Tage. Was würdest du da beschreiben über die Tage, was ihr da macht mit den Kindern? Heute wir hat den Idee mit Essen malen und mit Essen schreiben. Das bedeutet, wenn wir zusammen wir denken zusammen, was wir machen zusammen und wir schreiben die Rezepte und auch mit diesem Geschmack weiter. Wir denken, was wir wollten, die wir nicht behalten können. Und das ist, weil in den Sommer das Essen schmeckt leckerer oder ein bisschen mehr lecker als den Sachen in dem Winter, weil wir haben in den Garten hier sehr leckere frische Gemüse und Gewürze. Was hat ich nicht probieren? Das hier. Das ist wirklich lecker. Aber wenn man zu viel vom Käse isst, das ist ein bisschen, zu salzig. Wie salzig? Zu viel Käse. Ja, mir ist es. Kann ich die Tomaten reinmachen? Ja. Ja? Weil wir Ablett haben wollten. Mozzarella, aber es ist die arabische Version. Oh. Ist salzig, ja. Das ist, weil... Machen wir das zu den Tomaten? Ja. Oh, lecker. Und wir schneiden den Tomaten. Tomate, Mozzarella. Käse ist salzig. Vom Käse? Käse? Ich hab Käse von dir. Das fertig jetzt? Wir können diese Tomaten schneiden und den. Ich kann Tomaten sehr gut schneiden und Felice kann mir mithelfen. Okay. Also da sind so Blätter, so eingerollt und ich glaube, mir wurde gesagt, also da sind Kartoffeln drin, es sind so ganz dunkelgrüne Blätter mit so lila Streifen drauf, so. Ich probiere mal das. probiere mal diese Blätterkartoffeln. Also wir werden uns jetzt gleich das Essen nehmen, das wir wollen. Und dann werden wir hier auf den Decken essen. Mach mal Platz ein bisschen. Ich serviere Tee. Ich mach das, weil ich bin Erwachsene. Und vielen Dank für deine konsistente Dokumentation. Opa. Warte, ich fotografiere jetzt. Ein bisschen Platz machen. Heiß. Immer das gleiche T-Shirt hier. Hoffentlich platzen die Gläser nicht. Hab ich gemacht. Und wir lassen diese Gläser ein bisschen hier. Weil es zu heiß ist, könnte es aus Versehen platzen. Vorsicht. Du hast ja dieses Kräuter probiert. Hat dir das denn gut oder schlecht geschmeckt? Gut. Danke. Und Entschuldigung, wie heißt du? Warte. Danke, Badot. So schön. Wow. Lass mal die nehmen. Nein, hier, da sitzt schon einer. Aber nur einer. Also wir sitzen jetzt hier auf den Decken und wir gucken hier jetzt einfach ein bisschen rum. Und Lukas, lass doch nochmal zu. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Leute. Ist eine super große Fest hier. Und leckeres. Und vielen Dank, Misha, für deine Arbeit. Vielen Dank allen. Als erstes schmeckt die Kartoffel ja nicht ganz so. Also als erstes nur der Salat hat mir jetzt nicht so gut geschmeckt. Aber dann der Salat mit der Kartoffel, das hat mir dann gut geschmeckt. Also ich fand diese Bratkartoffeln schon gut, lecker. Brötchen fand ich auch. Und dieses Salatblatt mit diesen Kartoffeln, naja. War jetzt nicht das Beste. Also es riecht lecker, aber es schmeckt eigentlich nicht lecker. Aber ich weiß nicht, nach was es schmeckt. Wie schmeckt es für dich, das Essen? Super lecker. Mir schmeckt bis jetzt alles außer das hier. Wie schmeckt für dich? Was? Du magst das nicht? Wie schmeckt für dich das Essen? Ich bin sehr glücklich, hier sein. Ich bin sehr erstaunt, dass vieles hier aus dem Garten zusammen so gut schmecken kann. Wie schmeckt für dich das Essen? Fantastisch. Schmeckt für dich das Essen? Ja, sehr lecker. Wie schmeckt für dich? Einfach bombastisch. Unbeschreiblich. Wie schmeckt es für dich? Ganz gut. Krass, wie der durchgeknetet wurde. Kaschmirs Jugendamateurradio. Ja, Kinderradio. Kinderradio und Wedding. Eingebracht bis zum Aufmachen. Kinderradio und Wedding. Ja heißt Englisch und bedeutet Einmachglas. Kaschmir Ja, 88.4 in Berlin und 70.9 in Potsdam. Ja, kleine Runde. Heute haben wir die Gäste von dem Radioprojekt und heute Morgen früh haben wir uns einen Künstlernamen gegeben. Und dann, wir können uns dann mit diesem Künstlernamen oder nicht Künstlernamen, auch mit unserem normalen Namen, vorstellen. Ja? Man kann beide Namen sagen oder nur die Künstlername oder... Ich bin den ganzen Tag Zwiebel, aber da drin, ich bin Knoblauch. Mein Name heute ist Träne. Träne? Träne, weil zusammen mit Jasmina sind wir... Zwiebelträne. Ich heiße Ronja, aber mein Künstlername für heute war Libelle. Ja, weil ich mit zwei Namen auch Libelle heiße. Eigentlich heiße ich Anouk, Und heute habe ich meinen Künstlernamen als Sally benutzt, weil ich den Namen mal gehört habe und ihn sehr schön fand. Ich habe mir keinen Künstlernamen ausgedacht und mein echter Name ist Paul. Also ich bin Vanya, ich bin Lukas und habe auch mir keinen Künstlernamen ausgedacht. Also was würdest du gerne für ein Tier oder eine Pflanze sein? Wie groß bist du? So ein halben Meter, 40. Nein, ein Meter groß, glaube ich. Welche Farben hat das Tier? Schwarz-orange. Wo gehst du gerne hin? Lebe im Dschungel, fange gern Fleisch und trinke auch manchmal an Quellen. Welche Tiere isst du denn am liebsten? Viele Tiere, große und kleine. Ja. Nenn mir mal eins. Eine Schlange vielleicht? Bist du auch manchmal, du hast mir ja schon gesagt, lebst im Dschungel, aber lebst du auch manchmal in anderen Gebieten? Im Zoo? Da hätte ich schon was anderes erwartet, aber ja. Und hast du einen längeren oder so einen mittleren oder einen kürzeren Schwanz? Ein ziemlich langen Schwanz. Sieht man deine Ohren? Man sieht sie gut. Tiger? Tiger? Richtig. Ich kann fliegen, also ich fliege und ich kann aber auch krabbeln, aber eigentlich fliege ich immer nur. Also ich hoppe vom Platz runter und fliege einfach weg. Ja, ja. Mit den Flügeln. Ich mag es gerne in so einer Natur. Ich mag es nicht so gerne in der Stadt, weil mit den grauen Häusern, also ich mag es so gerne im Grünen. In der Nacht, manchmal schlafe ich, manchmal fliege ich auch rum. Aber eigentlich eher nicht. Eher will ich immer von der Sonne. Ich bin eigentlich immer am Tag und lass mich von der Sonne scheinen. Und im Winter fliege ich jetzt nicht. Okay, welche Farben hast du? Also es ist so rosa, aber auch schwarz, blau. Okay, groß. Wo wohnst du denn? Ich lebe in ganz vielen Gebieten. Wie groß bist du? Wie groß sind deine Beine? Wie groß bist du insgesamt? 30 Meter. Wie groß sind denn deine Ohren? Man sieht meine Ohren eigentlich gar nicht, deswegen. Wie siehst du denn aus wie ein Tier? Wie ein Dino, wie ein Affe, also, wie ein... Dino und eine Rieseneidechse. Godzilla. Ich wusste es, ich habe nur den Namen vergessen. Und ihr seid alle Teil von dem Radioteam heute? Ja, ja. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer crecer las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Also wir gucken uns jetzt gerade hier so Bilder an von Kindern. Also das sind bestimmt die Namen. Hier steht zum Beispiel die Belle, der Paul, den haben wir auch schon kennengelernt. Bar, den kenne ich noch nicht. Black Cap, Dreamstone, Humble Devil, Slender. Also Sie können nicht schlecht malen. Welches Bild finden Sie denn am besten? Also ich finde das irgendwie von dem, dieses Slender. Okay, Kameramann findet das gleich auch sehr schön und das ist auch sehr gut. Dann gucken wir mal, hier ist noch irgendein Kräuter. Paul, kannst du mal kurz mitkommen? Ich muss dich was fragen. Was habt ihr hier eigentlich für Bilder gemacht? Also wir haben, glaube ich, erst Blätter gemalt, die wir gefunden haben. Und dann daraus irgendwas anderes gemacht. Zum Beispiel, ich habe ein Blatt gefunden, dann habe ich es abgemalt. Dann sah es so aus wie der Oberkörper von einem Adler und dann habe ich einen Adler draus gemacht. Okay, danke. Also ihr habt hier ja was gemalt. Was habt ihr genau hier gemacht? Und zeigt mir mal dein Bild. Eigentlich haben wir immer ein Blatt gemalt, was wir gefunden haben aus dem Garten. Und also wir haben uns einfach ein Blatt ausgesucht. Das haben wir dann irgendwie, und dann haben wir das mitgenommen und dann haben wir das halt abgemalt und dann haben die anderen so gefragt, also dann haben wir so gemacht, dass die anderen so gesagt haben, was das sein könnte. Und eine Idee hat man dann umgesetzt und dann so, dass es nicht mehr aussieht wie ein Blatt, sondern irgendwie wieder was anderes, was die halt vorgeschlagen haben. Ein Baum. Er heißt Pedatcus Rasmus. Charakter. Er ist ein Baum, aber er will ein Pilz sein. Das Blatt guckt so wie Wurzeln aus, also habe ich daraus einen Baum gemacht. Mr. Kürbiskopf. Wie ihr bestimmt schon wisst, ist es ein Kürbiskopf. Und sein Charakter ist, an Halloween Leute zu erschrecken. Ist ein ziemlich witziger Kürbiskopf, weil er eigentlich auf einem Blatt gemacht, also hergestellt wurde und aus einem Bleistift. Ja, das war meine Präsentation über den Kürbiskopf. I made the roots shorter and the top longer, so the tree just died. I control death, so it died, because I made the roots shorter and the stem longer. And what happened to the other trees when they noticed that one tree died? They got depressed and hätte bald keinen Alkohol. Wovon? They are underage. They're about 50. They were smoking a few graves, so the graves are full. They're the drug dealers of the nature. It is done. Yeah, true facts. The graveyards are the dealers of the nature. Time. Da gab es einen kleinen Mushroom. Er hieß Fitzgeraldo. Er rauchte sehr viel Venedig-Weed. Aber dann kam sein Zahnarzt, die Brennnessel. Ja, was willst du? Two days later, the smoking mushroom died of overdose. Actually, he was spiked in a chicken wing, which he had at the graveyard's McDonald's. Blätter gemalt, aber aus dem einen habe ich dann so eine Hand gemacht. Ich habe auch überall den Namen hingeschrieben. Bei dem großen Blatt heißt das, also das, da habe ich mir so ein paar Buchstaben auch da einfach reingewürfelt. Und das heißt Paricorate. Ihr alle habt mich so ein bisschen dazu inspiriert und ich habe halt überall bei den Bildern und so noch den Namen hingeschrieben. Das Blatt ist der Name Shadow Tree Paint, Tree Pinatel, und sein Charakter ist halt, egal auf welcher Seite die Sonne ist, ist es immer auf der genau gleichen Seite der Schatten. Auch wenn es dunkel ist, gibt es immer noch Schatten, nur den sieht man halt nicht so doll. Die ging hoch auf einen Baum, weil unten es zu langweilig für sie war. Aber oben war es viel langweiliger, merkte sie. Deswegen kehrte sie um. Und da sah sie ihre Schleimschuhe. Fragst du dich? Was war das denn? Egal, interessiert mich auch nicht. Das sind zwei Welten. Also mein Bild heißt World Bipinate. Und meine Idee war halt, weil hier war es halt so wie Gras, wenn man auf die eine Seite geguckt hätte. Aber wenn man jetzt so auf beiden Seiten guckt, dann ist es wie, wenn die eine Welt so immer kopfüber ist und ja, so halt. Jetzt arbeiten wir hier auf dem Tisch, ganz improvisiert, aber dann später im Jahr kommt eine Küche da. Und dann können wir diese Workshop in die Küche machen, nächstes Jahr. Danke. Zum Beispiel. Und das ist diese lange, riesige Fläche vor dem Schuppen? Das kann man als Bühne verwenden oder Bühne, Bühne. Eine Bühne. Bühne, ja genau. Oder auch dort einfach rumhängen, mit, auf die Matte liegen und essen. Und ich würde gerne wissen, was ist dieses Teil da, das da so runterhängt? Ah, das ist ein Kunstwerk von einer Künstlerin aus Yucatan. Yucatan ist in Mexiko. Die Künstlerin heißt Gerda Gruber. Und das ist eine Frucht. Und dann drinnen sind die Kerne. Er könnte dort jetzt reinschauen zwischen diesen Latten und dann sehen Sie Kerne drin. Das ist eine Skulptur. Okay, danke. Thank you. it in English and then you translate yeah, exactly. me. Ich sage das auf Englisch und Micha übersetzt, okay? Und wenn ich bin fertig, du kannst das Mikro an Micha. Weitergeben. Today we want to start with an activity that is about preservation, keeping. Heute wir würden gerne mit einer Übung anfangen, mit einer Aktivität, der um die Behalten, so Präservierung, Konservierung und Behalten umgeht. Ja, geht um. Es geht um heute über den Behalten und Präservierung. The food was very tasty because it's summer, but in a couple of months there will not be this food in the garden. So food, when it comes from the garden, is a cycle, it's a cyclical. Heute die Essen war so lecker, weil alle Ingredienten frisch waren. Und heute jetzt, es ist die Sommer, wir sind in der Mitte von der Sommer und wir können frische Sachen aus dem Garten ernten. Aber dann natürlich kommen die Winter und Herbst und dafür müssen wir über den Konservierung oder Präservierung, ja, sag das, sagt man so in Deutsch? Konservieren denken, ja. Was und wie könnten wir für die Zukunft behalten? So if you would ask me what I would like to keep, I would like to keep the tasty, earthy, mangold memory. But I can only keep the memory. Wenn jemand Jasmine fragt, was sie behalten wollt von heute, dann Antwort von Jasmine ist, ich würde gerne die leckere, erdige Geschmack von Mangold behalten, aber man kann natürlich Mangold behalten, aber kann man dann Geschmack behalten? Wahrscheinlich dann Geschmack wird nur eine Erinnerung. But also on an emotional level, I would like to keep the inspiration of this day that I shared with you. But I cannot keep it, so I can only have pictures and audio recordings. Und dann auf dem emotionalen Niveau sozusagen, Jasmine wollte dann die Inspiration von heute für sich behalten, aber es ist auch nicht so einfach. Deswegen muss man die Bilder und die Tonaufnahmen verwenden. So I would like to, we would like to ask you to draw, to write a few words on your page for today of things you would like to keep. Genau, und dann die Übung für heute ist, ein paar Wörter oder Begriffe oder Gefühle oder Ideen auf die Blätter schreiben und dann die Sachen, die wir ganz gerne behalten wollen, ja, die Sachen von heute, die wir ganz gerne präservieren wollen. Das wird so, das ist ein Blatt, das ist ein bisschen so wie ein Kühlschrank oder wie ein Glas, wo wir so Konserve machen. Ja, wir können uns dieses Blatt als das vorstellen und dann dort diese Ingrediente hinzufügen für diese Konserve. Zutaten, genau. Zutaten für die Gedächtniskonserve. Jetzt arbeiten wir nur mit den Wörtern und dann in den nächsten Schritt malen wir auch. Aber erst nur schreiben, bitte. Und man kann natürlich auch experimentell schreiben. Man kann mit den großen Buchstaben schreiben, mit den kleinen, mit den so komischen Wiggly-Buchstaben. Das ist natürlich Platz für ihre Kreativität. Aber später. Malen wir später. Und heute arbeiten wir mit dem so in Grafik-Style. Es gibt die einfachen Stifte. Es wäre gut, wenn wir mit was heute passiert anfangen, aber danach könnten wir auch die anderen Zutaten hinzufügen. Aber auch die Gefühle, aber auch die Konzepte. Ja, das auch, was wir behalten wollen. Ja? Von heute. Was fand ihr interessant von heute? Ja? Also ich habe ja gehört, ihr malt später mit so Essensfarben. Wie macht ihr das denn? Man kann im Prinzip jede Sache, die man mit den normalen Farben malt, man kann auch mit den Essenfarben malen. Jeder Obst oder Gemüse hat die Naturfarben drin. Zum Beispiel, haben Sie über die rote Beete gehört? Ja. Rote Beete. Welche Farbe ist die rote Bete? Rot. Und deswegen könnten wir rote Farbe aus der roten Bete kriegen. Okay, danke. Machen wir die rote Farbe, ja, mit der Mischung von den roten Beeren. Das ist selbstverständlich, dass es rot macht. Und mit Johannisfarbe. Kann ich das schneiden? Na, ich würde jetzt warten. Wir sehen, wie hier passiert, weil wir müssen das ganz gut zermatschen. Das muss so ein richtiger Matsch sein. Und dann, wir haben hier die kleinen Rosen. Okay, dann wir fangen alle zusammen, ja, dann erst ein bisschen. Gelb? Ja, ein bisschen stampfen. Stampfen, ja. Genau. Da ist auch eine weiße Blume dabei. Nee, die ist weiß-gelb. Es ist auf jeden Fall viel Arbeit da, deswegen keine Sorgen. In dem kleinen kann man auch. Hier ist es nass. Müde? Regt das gut? Kannst du das regnen? Ja, riecht gut. Riecht gut, ne? Das wird unsere gelbe Farbe. Es wird nicht so genau super, super, super gelb. Es wird so ein bisschen grün. Okay. Farben. Und wenn ihr hier fertig seid, dann machen wir zusammen. Ich denke, wir arbeiten hier. Wir arbeiten hier. Dann könnten wir einfach Alkoholauszug aus den Farben vorbereiten. Das ist Alkohol. Das kann stark machen. Ja, genau. Nee, es ist Alkohol. Es ist sehr, sehr stark. Hast du es hier auch eingemacht? Ja, nein. Nee, es ist giftig. Man kann das nicht trinken. Warum ist das denn Trinkalkohol? Ja, aber das ist so stark, siehst du, es fast 100% und das... 96,5%. Genau. Man kann dann nicht verdauen. Das wird dann total so eine Trennung. Nee, das wird dann dein Hals und alles wird verbrannt. Und wenn man ganz wenig? Ja, trotzdem. Thank you. Also ich fand es toll, es hat auch Spaß gemacht, ins Mikrofon zu reden. Und hat auch Spaß gemacht. Also das Essen hat mir auch lecker geschmeckt. Mir hat es auch sehr Spaß gemacht. Mir hat der Tag eigentlich ganz gut gefallen. Ich habe aber nicht abgefragt und jetzt mal. Also ich fand es auch toll. Ich habe viele, also was man mit Farben, also mit Essen malen kann, wusste ich noch gar nicht. Das fand ich. Und ich fand das Essen lecker. Ich fand schön, als ich hier rumgelaufen bin und sie abgefragt habe. Ich fand den Tag eigentlich... Keine Ahnung. Was würdest du 100 Tage mit Ferien machen? Was würdest du da machen? Also ich würde ganz viel Fußball spielen, auch mal Basketball spielen, Fußball gucken und was auch zocken. Auch sowas wie das, was die hier heute gemacht haben? Ja, auch so malen und selber mal das Essen machen. Ich will den und jeden Tag einen Filmabend. Okay. Jeden Tag einen Filmabend mit Süßigkeiten, mit Chips, ja, ganz ich lecker. Und dann noch. Ich will den und jeden Tag einen Filmabend. Jeden Tag einen Filmabend mit Süßigkeiten, mit Chips, ja, ganz lecker. Und dann noch. Dann würde ich, was war das? Achso, dann würde ich jeden Morgen, also den ganzen Tag durchmalen und Kunst machen, Kunst machen und Kunst machen. Und was willst du machen, wenn du 100 Tage hättest, wenn du frei hättest? Fußball schauen, Fußball spielen. Ich würde malen und ich würde zocken. Ich würde Videoabend machen, genauso. Und ich würde einfach... Ich würde auch mal mit meinem Papa Fußball spielen in der Wohnung. Ich würde mich mit Freunden treffen, ja. Und danke. Ja. Also wir fahren jetzt zurück in den Humboldt-Hain mit der U-Bahn. Und dann werden wir auch wieder abgeholt und gehen dann nach Hause. Bye, bye, bye. Baba, you best, tschüss. Baba, you best, tschau, Kakao. Bye! Sind Paula Munke vom Wasser. Kaschmirs Jugendamateurradio. Ja, Kinderradio. Kinderradio und Wedding. Eingemacht bis zum Aufwachen. Kinderradio und Bedding. Ja heißt Englisch und bedeutet Einmachglas. Kaschmir Ja, 88,4 in Berlin und 70,9 in Potsdam. Oh, שוב אני אמצע בך תבונה וגם תמימות כי בידך אתה תחבי מפתח לליבי ולא יהיה אהוב ממך בגן הבלעדי Fantasie.